Kannst du mal später ein bisschen joggen und so und nebenher machst dein Zeug, was du dann machen willst. Aber so einfach ist das ja nicht. Weil du dann viel Zeit dazu hast, wenn du arbeitest. Ich muss sagen, wenn du das Lied vorspielst, ist es schlecht. Der Gesang ist nicht gut.